Teil 6 »Unser Spleen, Käthe«, wiederholte der junge Henning noch einmal, als sie nach einer schweigsamen Autofahrt in der Bar saßen. »Der bleibt vielleicht das Beste an der ganzen Geschichte. Wenn der Papa fort ist, wollen wir ihn weiter kultivieren.« Er stürzte einen Drink nach dem anderen herunter, und sie sah ihm verwundert zu. Es war ihr schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass er gegen seine frühere Gewohnheit viel trank. »Oder es könnte auch eine große Albernheit sein. Wir laufen da herum, vermachen die Nächte und bilden uns ein, nach diesem Weib zu suchen, das am Ende, wenn es wirklich existiert, eine ganz üble Nummer oder eine dumme Gans ist. Aber wir haben uns ganz wohl dabei gefunden.« »Ja, es ist sehr hübsch zur Abwechslung, Bruder und Schwester zu spielen. Ich habe das noch nie gekannt. Wenn wir uns nun stattdessen ineinander verliebt hätten, Käthe, wie andere normale Menschen, vielleicht wären wir dabei noch viel glücklicher gewesen. Wer kann das wissen?« »Ja, wer kann das wissen? Aber ich bitte Sie, liebe Erasmus«, und sie rückte ihm das Glas weg, »machen Sie jetzt eine Pause. Sie entwickeln neuerdings Anlagen zum stillen Trinker.« »Also die Kinder kommen auch hierher«, sagte er in verändertem Ton. »Wann waren Sie bei Ihnen?« »Am Nachmittag. Nur Georg. Er hatte mir viel zu erzählen. Die Schulgeschichte ist beigelegt, das heißt, die Buben sind verwarnt worden. Wenn sie sich noch das Geringste zu Schulden kommen ließen, ginge es ihnen an den Kragen. Nach dem, was er so sprach, ist immer noch große Erregung unter ihnen über den Tod des Kameraden und die Art, wie man sie dann behandelt hat. Halb wie ungezogene Kinder und halb wie angehende Verbrecher. Die fünf, welche den Selbstmordverein bildeten, der sechste ist ja tot, haben sich verschworen, in allem zusammenzuhalten, was ihnen auch immer passieren könnte. Anfangs sei gar kein Pathos dabei gewesen, sagte er mir, aber jetzt ist es eine ganz pathetische Sache geworden zwischen ihnen. Mit Erziehung wird ja immer nur das Gegenteil erreicht. Jetzt sitzen sie beständig zusammen und debattieren mit erhitzten Gemütern. Ich finde den Jungen sehr verändert. Ach, was seid ihr alles für Menschen! Jede Erschütterung wirft euch aus den Gleisen. »Ich war nie darin«, antwortete Henning. Seine Stimme klang fremd, und sie begriff, dass er nicht mehr nüchtern war. Ein paar Sekunden kämpfte sie mit einer ärgerlichen Nervosität, die plötzlich in ihr emporsteigen wollte. Das Leben konnte ganz vernünftig, gut und angenehm sein, und so hatte man es auch bisher in ihrem engeren Kreise damit gehalten. Aber jetzt war es beständig, als ob eine unbestimmbare Spannung in der Luft läge und die Nerven aller vibrieren machte. Käthe sann darüber nach, um sich wieder zu beruhigen. Gewöhnlich wurde sie rasch mit solchen Stimmungen fertig. Sie pflegte nachzudenken, wie man aufräumt. Das kommt hierher, das dorthin, das da muss repariert werden, und jenes wirft man lieber gleich ganz weg. Heute gelang es ihr nicht. Die Umgebung war zu ungeeignet. So schob sie entschlossen alles von sich weg, nahm sich vor, ein anderes Mal, und zwang sich zu ihrer offiziellen Munterkeit. Das Lokal füllte sich indessen immer mehr. Leute kamen und gingen, tranken, standen herum oder ließen sich nieder und tanzten in dem freien Raum vor dem Buffet. Das Nachtleben kam in Gang. Henning entschuldigte sich, dass er dummes Zeug geredet habe. Der allzu unfehlbar weltmännische Papa rufe bei ihm eine Reaktion hervor, meinte er, und wurde dann sehr lustig, ließ sich sogar mit Käthes Barkavalier, der unweigerlich auftauchte und um einen Tanz bat, auf ein Wortgefecht über den Tisch herüber ein. Um Mitternacht erschienen Georg und Hedi. Gott mochte wissen, wie sie das wieder möglich gemacht hatten. Käthe hatte am Nachmittag, als Georg ihr den Plan mitteilte, gedankenlos zugestimmt. Jetzt war es ihr wie Henning etwas bedrückend, die beiden hier in dem zweifelhaften Durcheinander zu sehen. Sie waren aber weniger denn je gesonnen, sich bevormunden zu lassen, benahmen sich verwegen, rebellisch und überlegen. Hedi trug ein helles Kleid mit halblangen Ärmeln und eine erwachsene Frisur, die aussah, als sei sie eben auf Reklame frisiert vom Coiffeur gekommen. Das Kindliche an ihr schien absichtlich unterdrückt, und als Henning bemerkte, sie komme ihm ganz fremd vor, wie eine Dame, der man sich erst vorstellen lasse, sagte sie herausfordernd: »Das ist recht. Jetzt will ich endlich einmal erwachsen sein. Von jetzt an kümmere ich mich um nichts und niemand mehr und tue, was ich will.« Gleich darauf zog sie ihn in eine Ecke, lehnte sich beinahe zärtlich an ihn und bat: »Tanzen Sie heute wieder einen Konversationswalzer mit mir, wie damals im Waldrestaurant. Und morgen bringe ich Ihnen den Schuh. Wissen Sie, den ausgetretenen, den ich Ihnen versprochen habe.« Dabei blinzelte sie wie immer, wenn sie ins Licht sah. Ihre hellbraunen Augen, die manchmal ins Grünliche spielten, kniffen sich zusammen und die Pupillen waren ganz klein. »Sie haben Katzenaugen, Hedi«, sagte Henning. »Und wie steht's mit den Krallen? Die wachsen Ihnen wohl noch.« »Der Kuss und dann die Kralle, so sind sie alle«, sagte der Barkavalier, der in der Nähe stand. Er wunderte sich, dass der sonst so unzugängliche Baron, der nie von Käthes Seite wich, sich mit einem Mädchen beschäftigte. Er fand das ungehörig, übrigens hielt er Henning für keinen echten Baron. Hedi sah ihn ablehnend an und zog Henning mit sich fort. »Für Sie habe ich keine Krallen«, versicherte sie, »aber auch keinen Kuss.« »Ich will ja auch keinen, Kind. Georg würde es wahrscheinlich nicht gerne sehen.« »Doch, nein, ich werde Ihnen noch mal einen Kuss geben. Ich habe Sie sehr gerne und will Georg schon erklären, wie das ist. Ich weiß schon, Sie gelten für einen Mädchenjäger«, fuhr sie altklug und nachsichtig fort, »aber mit mir ist es anders.« »Nun ja, gewiss, für Sie bin ich so etwas wie ein älterer Freund. Kommen Sie nur immer zu mir, wenn Sie einen solchen brauchen.« Sie hatte auf einmal Tränen in den Augen und kam, nun der Kuss genügend erörtert war, auf die Kralle zurück. »Ja, es gibt schon Leute, denen ich auch die Krallen zeigen möchte.« »Wem denn?« »Oh, diesem alten Hund von Kommerzienrat.« Und sie erzählte, dass der sie nun doch verraten habe. Er hatte ihre Mutter warnend darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich mit einem jungen Menschen herumtreibe. Die war außer sich und wollte wissen, wer es sei. Hedi aber wollte es auf keinen Fall sagen. Die Mutter machte ihr nun Szenen, drohte auch den Vater einzuweihen, jammerte, dass sie leichtsinnig sei und sich ihre Zukunft verderben würde. Sie sollte eben durchaus eine glänzende Partie machen. »Es fällt mir ja nicht ein«, sagte sie. Nein, sie wisse ganz genau, was sie wolle, und sprach so, als ob nur ihre Eltern unvernünftig seien und keine Ahnung von der Welt hätten. Sie selbst hingegen war sich vollkommen klar, wo hier das Richtige lag. Henning bemühte sich, ihr vermittelnd zuzureden. Sie konnte doch die Mutter beruhigen, die Sache mit Georg als einen Schulflirt hinstellen, wie er bei allen einmal vorkomme, und dann vorsichtiger sein. »Ihr treibt es selbst für unsere Begriffe zu arg«, meinte er, »zum Beispiel hierher zu kommen.« »Es gibt ja doch über kurz oder lang einen Krach«, sagte sie leichtsinnig, »und da, finde ich, soll man sich vorher noch so viel wie möglich amüsieren. Georg wollte ja auch nicht. Ich habe ihn mit vieler Mühe überredet, weil Sie und Frau Käthe auch hier sind.« Sie nickte Georg zu, der drüben beim Buffet stand, und sagte: »Übrigens will ich jetzt mit ihm tanzen. Nachher kommen wir dann an den Tisch.« Erasmus kehrte zu Käthe zurück, die sich schlagfertig und amüsiert gegen einige neu aufgetauchte Kurmacher verteidigte. Als er kam, zogen sie sich höflich in Anerkennung seiner älteren Rechte zurück. Nur der Ungar blieb in der Nähe. Man war an ihn gewöhnt und bewilligte ihm Privilegien. Er durfte am Nebentisch sitzen und manchmal herübersprechen. Um Käthe aufzureizen, erzählte er, dass er den Baron mit einem feschen kleinen Mädel ertappt hatte. Käthe fächelte sich gleichmütig. Und nun ging die Tür auf. Eine Gruppe von Gästen drängte hinaus und zwei Neuankommende blieben wartend stehen, bis sie vorbei waren. Es waren der alte Baron und der Kommerzienrat Schönlang. »Sehen Sie Gespenster?«, fragte Käthe. »Sie machen ein Gesicht wie ein erschrockener Schuljunge, wenn der Papa kommt.« Erasmus fühlte tatsächlich ein eisiges Unbehagen. »Nicht wegen dem Papa«, sagte er leise. »Aber der andere ist Schönlang, der Unglücksrabe. Hätte ich eine Ahnung gehabt, dass er den mitbringt. Wir müssen sehen, Hedi so schnell wie möglich noch unbemerkt abzuschieben.« Die beiden Herren standen schon vor ihnen, man begrüßte sich und sie nahmen Platz. Henning, der Ältere, liebte diese Art von Lokale nicht, besonders in Damengesellschaft. Er sah sich kühl und prüfend um und bestellte einen Whisky, wie jemand, der sich in Unvermeidliches ergibt. Außerdem war er müde. Schönlang dagegen, er war ein gut aussehender Mann mit beweglichen Allüren, zeigte sich aufgeräumt und schlug einen scherzenden Mitternachtston an. »Schöne Frau«, sagte er zu Käthe und schlug ihr vor, eine Flasche Sekt mit ihm zu trinken. Sie ging darauf ein und überdachte rasch, was zu tun sei. Hedi und Georg tanzten in einiger Entfernung mit solcher Hingabe, dass sie nichts anderes mehr sahen und hörten. Der Kommerzienrat saß mit dem Rücken gegen das Lokal. Wenn sie oder Erasmus aufstanden, drehte er sich vielleicht um, um ihnen nachzusehen. Sie flüsterte dem Ungarn, der sie mit Glutaugen betrachtete und die neuen Ankömmlinge misstrauisch musterte, einen Auftrag an Hedi zu. »Sie wollen mich nur los sein«, flüsterte er zurück. »Was sind das für neue Verehrer?« »Nein, Sie dürfen gleich wiederkommen, und ich tanze mit Ihnen so viel Sie wollen. Sagen Sie dem Mädchen nur, sie möchte heimgehen, durch die Hintertür, und nicht mehr hierher kommen.« »Schönste Frau«, sagte der Kommerzienrat, schenkte ihr ein und lachte schallend, »Sie haben ja den Teufel im Leibe. Wer hätte das gedacht, dass wir uns einmal zu solcher Stunde und an solchem Ort treffen würden? Ich habe ja diesen Winter schon allerhand von Ihrer Vergnügungssucht gehört, und es freut mich ungemein, Sie einmal in Flagranti zu erwischen. Auf Ihr Wohl!« Käthe stieß lächelnd mit ihm an. »Oh, da sind Sie auf falscher Fährte. Das hat gar nichts mit Vergnügungssucht zu tun. Ich verfolge ganz andere Zwecke.« Der Ungar erhob sich, zögerte noch und warf flammende Blicke auf die Tischgesellschaft. Dann ging er langsam und verschwand im Hintergrund bei den tanzenden Paaren. Käthe folgte ihm mit den Augen und verwickelte Schönlang in eine muntere Neckerei, während Erasmus mit seinem Vater über die Abreise sprach und ungeduldig die Füße im Takt der Musik bewegte. Drüben trat Käthes Kavalier an das tanzende Pärchen heran. »Kleine Katze«, sagte er, »die gnädige Frau lässt Ihnen sagen, Sie möchten so rasch wie möglich verschwinden, durch die Hintertür, sich nicht mehr blicken lassen. Geschwind, kleine Katze!« Sie blieben stehen, Georg ließ sie los und betrachtete den Sprecher. Was wünschte er? Er hatte nicht recht verstanden und meinte, es handle sich um eine Frechheit gegen Hedi. Nun stellte der andere sich vor und wiederholte seinen Auftrag. Hedi aber stürmte ohne ein Wort zu sagen und ohne zu überlegen auf den Tisch zu, wo die anderen saßen. Was sollte das heißen? Was wollte man von ihr? Und weshalb schickte man diesen Menschen, anstatt selbst mit ihr zu sprechen? Dann war ihr vorübergehend zumut wie in einem bösen Traum. Henning und Käthe sahen sie betroffen an. Da saß ein älterer Herr mit strengem Gesicht, den sie nicht kannte. Aber ihr fiel ein, dass es wohl Hennings Vater sein müsse. Und noch einer, der laut lachte, sich nach ihr umwandte und den sie recht gut kannte. »Ah, das ist ja eine reizende Überraschung«, sagte Schönlang immer aufgeräumter, fasste ihre Hand und wollte sie heranziehen. Sie machte keinen Versuch, sich zu befreien, schlug ihn aber mit der freien Hand ganz mechanisch und zornig zweimal nacheinander ins Gesicht. Damit war das Traumgefühl zu Ende. Sie begriff, dass sie eine ungeheure Dummheit gemacht hatte, und sah nun alles ganz deutlich vor sich, wie Henning aufsprang und zu ihr herüberkam und gleichzeitig Georg neben ihr stand, während Käthe sie sprachlos anstarrte und der alte Baron ungemein reserviert blieb. Der Kommerzienrat hatte eine Grimasse geschnitten und seine Stimme klang nicht mehr so munter, als er sagte, »Aber was fällt Ihnen denn ein, Fräulein Hedi? Es wird doch wohl Zeit, dass ich mal ein ernstes Wort mit Ihrem Papa rede. Die Mama nimmt es anscheinend nicht ernst genug. Dann ist es aber aus mit Ihren Amüsements.« »Ja, dann ist es aus«, sagte sie verzweifelt und gedankenlos. Keiner sagte ein Wort. Nur der Kommerzienrat sprach weiter. »Aha, das ist also Georg.« »Burmann ist mein Name«, stellte Georg sich mit einer zornerfüllten Verbeugung vor und besann sich, was er jetzt tun sollte. »Das ist also Georg. Sehr hübsch. Man geht zusammen ins Chambre séparée, man tanzt in der Bar.« Er lachte herzlich und verständnisvoll und betrachtete den Jungen von oben bis unten. »Georg Burmann«, wiederholte er dann. »Ja, ja, ich weiß schon, einer der jungen Herren vom Selbstmordverein. Einstweilen aber noch ganz lebenslustig. Oder sind Sie hier, um neue Anhänger zu werben?« »Stimmt, Herr Kommerzienrat«, sagte Georg mit zornsprühenden Augen. Er fühlte sich in einer schwierigen Lage und fühlte unbeholfen dazu, »ich bedauere nur, dass Sie nie mit Erfolg in unserem Verein tätig waren.« »So? Was habe ich Ihnen denn getan, junger Mann?« »Sie sind gemein«, sagte Georg jetzt in sehr bestimmtem Ton. »Jetzt ist aber Schluss«, warf sich Erasmus plötzlich dazwischen und schob Hedi fort, der Garderobe zu. Dort wickelte er sie ohne weiteres in ihren Mantel. Georg folgte ihnen. »Bringen Sie das Kind jetzt gleich nach Hause, Georg. Ich werde schon mit dem Mann reden. Gott, was macht ihr denn für Sachen? War das notwendig?« Das Mädchen war aufgeregt und zitterte am ganzen Körper. Dazwischen aber sagte sie triumphierend, »Sehen Sie, jetzt habe ich ihm doch einmal die Krallen gezeigt.« Erasmus nahm ihre Hände und steckte sie in den Muff. »Ach, Hedi, hätten Sie es lieber nicht getan. Ihr rennt euch nur hinein, und was nützt es euch? Diese Leute sind einem über. Jetzt geht, und morgen kommt er zu Hans hinauf, da reden wir weiter.« Georg drückte ihm die Hand und sprach nichts mehr. Dann begleitete er sie an die Hintertür, die auf eine Nebenstraße hinausging, und sah ihnen nach, wie sie eng aneinander geschmiegt davongingen. Am Tisch, wo die Gesellschaft saß, herrschte unterdessen eine peinliche Stimmung. Schönlang versuchte dem Baron den Vorfall zu erklären. Der hörte wortkarg zu und dachte, »Das also war Hedi. Was sind das alles für Geschichten? Unangenehm und ungehörig. Man hätte nicht in dies Lokal gehen sollen.« Der Ungar hatte sich wieder an den Nebentisch in Käthes Nähe gesetzt. Er fasste lebhafte Sympathie für Hedi und Georg. Auf den Zusammenhang kam es ihm nicht an. Er war nur neugierig, wer das Mädchen sei. »Ich bitte Sie, ich bin mit der Familie befreundet«, sagte Schönlang. »Das kann man doch nicht einfach mit ansehen und als guter Onkel ein Auge zudrücken. Eine kleine Liebelei, schön, das gibt's immer zwischen Gymnasiasten und Mädchenschule. Aber der Junge schleppt sie überall hin, wo junge Mädchen nicht hingehören. Er hat üble Anlagen, der Bengel.« Und er begann vom Selbstmordverein zu erzählen. Der Baron hörte zu, ohne besonderes Interesse, und nickte nur hier und da. »Ja, ja, gewiss.« Dann kam Erasmus zurück, und es wurde dadurch noch schwieriger, da er ja anscheinend freundschaftliche Beziehungen zu den jugendlichen Sündern hatte und sie unter seinen Schutz nahm. Schönlang brach mitten im Satz ab und sah ihn gespannt an. Er war sehr neugierig und hätte gerne alles Mögliche gewusst. Daneben fühlte er sehr wohl, dass der junge Baron ihm keine sympathischen Empfindungen entgegenbrachte, während er seinerseits sich schon seit längerer Zeit für ihn interessierte und ihn gerne in seinen Kreis gezogen hätte. Ein Baron, besonders wenn er ein schöner Mensch und etwas absonderlich war, nahm sich immer gut aus. »Herr Kommerzienrat«, sagte Erasmus und suchte seine Privatantipathie möglichst zu bezwingen, »ich bin dafür, dass wir dieses unerfreuliche Intermezzo jetzt ruhen lassen. Nächster Tage komme ich einmal zu Ihnen, und dann sprechen wir darüber. Nur bitte ich Sie, bei den Eltern des jungen Mädchens bis dahin zu schweigen. Nicht so ungut, aber es kann Ihnen selbst doch nicht angenehm sein, einem Mädel gegenüber den Angeber zu spielen.« Ein degutierter Zug legte sich um seinen Mund, und die Antipathie bekam wieder die Oberhand. »Ich werde mich sehr freuen, Sie bei mir zu sehen«, erwiderte der andere mit einem Unterton von Gereiztheit. »Es ist auch sehr liebenswürdig von Ihnen, mir Fingerzeige für mein Verhalten zu geben. Ich fürchte aber, das werden Sie mir selbst überlassen müssen. Ungezogenen Schulkindern gehört Strafe, anders ist Ihnen nicht beizukommen. Oder soll man Ihre Unarten einfach über sich ergehen lassen? Ich bitte Sie, wir sitzen in einem öffentlichen Lokal, der Vater der Kleinen ist mein Geschäftsfreund. Soll ich riskieren, dass ihm gelegentlich erzählt wird, ich habe mich hier von seiner Tochter ohrfeigen lassen? Wie stehe ich dann da? Man könnte auf die seltsamsten Vermutungen kommen. Durch die Unverschämtheit dieser liebenswürdigen Jugend eventuell noch kompromittiert zu werden, kann ich mir wirklich nicht leisten. So leid es mir tut, sehe ich hier keinen anderen Weg, als die Eltern auf die Vergnügungen ihres Töchterchens aufmerksam zu machen, mit denen ich leider in Kollision geraten bin.« »Er hat von seinem Standpunkt aus natürlich recht, der Unglücksmensch«, dachte Erasmus. »Die Liebesgeschichte unserer Krabben ist natürlich eine ganz unerhörte und unmögliche Geschichte. Wir haben ja auch manchmal Moral gepredigt, aber es hat nichts genützt.« Nun legte der Kommerzienrat ihm auch noch die Hand auf den Arm. »Lieber Baron, Sie denken doch nicht etwa, dass ich mich für diese hübsche kleine Ohrfeige rächen wollte. Darüber lacht man und fertig. Aber dem Mädel gehört eine strengere Erziehung. Wo soll das sonst noch hinaus? Jugend hat keine Tugend, wenn sie die Tragweite der Dinge noch nicht begreift. Da sind wir Älteren dazu da, Unglück zu verhüten. Die Kleine ist nicht so harmlos, wie es aussieht. Ich könnte ihr Großvater sein. Erlaube ich mir aber einmal eine kleine Freundlichkeit, so macht sie viel Wesens daraus. Ihre Fantasie ist eben schon auf Irrwegen.« Henning Senior wurde ungeduldig. Er hatte genug davon, er war verstimmt und wollte schlafen. »Sie haben Pech mit uns«, sagte Käthe zu ihm, während die anderen noch sprachen und der Kellner zum Zahlen erschien. »Erst sind wir langweilig, wie heute im Theater. Und dann gibt's noch unangenehme Zwischenfälle.« »Ein bisschen bohem, die ganze Geschichte, Frau Käthe«, antwortete er. »Und mir ist das ungewohnt und fremd. Ich fürchte manchmal, dass mein Sohn einige Anlage zum Bohemian hat. Und das ist sicher kein Glück für ihn.« Dann verließ man das Lokal und trennte sich.